Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Läuft. Hallo Freunde, willkommen zur Teamsitzung der AGÖA NRW heute am 4. Februar 2022 um 21.03 Uhr. Wir starten direkt mit der Genehmigung der Tagesordnung. Das Pad liegt uns hoffentlich allen vor und ich frage mal in die Runde, ob es Einwände gegen die Tagesordnung gibt. Gut, ich höre nichts, dementsprechend nehme ich das als Zustimmung und damit ist die Tagesordnung genehmigt. Super. Dann kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist das Protokoll vom 21. Januar. Im Pad ist der Wiki-Link. Einmal auch hier die Frage, gibt es Gegenstimmen? Da kommt nichts. Dementsprechend ist das Pad vom Protokoll vom 21. Januar genehmigt. Danke. Mitglieder, Zu- oder Abgänge? Ich gebe einfach mal in die Runde. Gibt es Mitglieder, die mitmachen wollen oder nicht mehr mitmachen wollen? Ich denke drüber nach. Hallo bei Simo. Ja, hallo. Das ist schön. Geht das ein bisschen genauer? Ich meine, wir kennen uns ein bisschen. Also, was stellst du denn in der AGÖA vor? Oder was erwartest du? Irgendwie was für Social Media zu tun, hauptsächlich. Ganz genau was, habe ich mir noch nicht überlegt. Und es ist mir wahrscheinlich auch relativ egal, was ich jetzt ganz genau mache. Aber ich würde mich gerne um die öffentliche Arbeit kümmern. So heißt es ja. Ich gebe jetzt einfach mal in die Runde, gibt es Fragen? Ja. Dann stellen Sie bitte mal, gucken. Wer bist du? Wo kommst du her? Herr Ober-Eichwald sagte gerade so, ja, wir kennen uns. Ja, ich kenne dich jetzt nicht. Ich bin bekannt als Nick bei Zero oder auch als Zero bekannt. Bin aktiv in den jungen Piraten. Boah, ich kann heute kein Deutsch. Ich habe heute einen Mittagsschlaf gemacht. Sorry. ja, richtiger Name Ruven. Online werde ich eigentlich immer mit bei Zero angesprochen. Lebe in Detmold. Bin noch kein Mitglied der Piratenpartei, weil ich noch unter 14 bin. Ja. Und dein Interesse geht Richtung Social Media. Also ich meine, wir machen ja hier auch noch andere Sachen, aber das wäre so deins besondere Kanäle da. Wo bist du so zu finden auf Social Media? Also aktiv bin ich auf Twitter, Instagram nicht mehr so doll. Dann natürlich noch auf Plattformen, die etwas unbekannter sind, wie Pixelfed oder Mastodon. Aber ich kann mir auch vorstellen, noch einen anderen Account zu führen, weil ich kann mich eigentlich relativ sagen, wie jetzt, ich sollte auf einmal Facebook machen, dann habe ich wahrscheinlich keinen. Yep, erstmal. Hat man dir schon erklärt, wie du ins Lattenrost kommst? Ich bin schon, soweit ich weiß. Auch in NRW? Warte, drauf. Bitte sag mir nicht, du bist nur in der Piraten-PR, weil das willst du nicht. Ich bin, soweit ich weiß, auch auf NRW, ja. Auch mit bei Zero oder Zero oder sowas? Finde ja. Ich nicht. Ich blind. @ bei Zero klein geschrieben. Aber nur in den Channeln Off-Topic und Town Square. Also ich bin auch noch nicht so vertraut mit damit. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ah, okay. Also wir haben einen Hauptchannel, der nennt sich AGÖA NRW. Und dann haben wir noch zwei Unterchannels. Den einen nutzen wir eigentlich momentan gar nicht. Der nennt sich Redaktion. Das war mal so gedacht, wenn das zu viel wird an Kommunikation, dass man das so ein bisschen aufteilen kann. Und der andere ist AGÖA NRW Social Media, den wir dann eben nutzen, wenn wir uns über Twitter oder Facebook oder so unterhalten. Okay, ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also ich bin halt noch nicht drin, das ist die Sache. Oben rechts über den Kanälen müsste ein Plus sein. Browse Channels, okay, ja. NRW, NRW Redaktion oder NRW Social Media oder alle drei? Im Zweifel alle drei. Wie gesagt, Redaktion passiert aktuell nichts, aber besser alle als gar keinen. Da bist du ja. Jetzt sehe ich dich. Jetzt sieht man mich auch. Ja, okay, super. Diese Sitzung hier ist alle 14 Tage. Wir fassen uns eigentlich immer gerne auch recht kurz, weil wir haben ja das Lattenrost, um uns da zu unterhalten, wenn irgendwas ansteht. Was wir auch immer gebrauchen können, ist jemand, der lektoriert. Also wenn wir Artikel schreiben oder Artikel bekommen, müssen die mindestens zweimal lektoriert werden. Ich denke, du wirst es dann mitbekommen, wenn du in diesem Channel drin bist. Und dann kannst du da durchaus auch mal schauen, ob du da helfen kannst. Du siehst relativ schnell, wenn Not am Mann ist. wir sind hier, wir arbeiten hier auch alle ein bisschen zeitversetzt. Die einen arbeiten, die anderen nicht oder zu anderen Tageszeiten. Und von daher verschleppen sich die Sachen, das ist doof. Ne? Aber wenn jetzt ein Aufruf kommt, bitte zweimal lektorieren, dann ist es meistens so angedacht, dass die Sache an dem Tag noch fertig wird und am nächsten Morgen als Pressemitteilung verschickt wird und als Blogbeitrag rausgeht. Ich habe heute auch irgendwie Probleme mit der deutschen Sprache. Entschuldigung. Ich habe gekocht gerade eben, also war anstrengend. Mich findest du auch nicht um 8 Uhr morgens irgendwo, Sand, so ist es nicht. Aber denk dran, morgen ab 10 Uhr ist auf Faust, ne? Ich bin seit 5.45 Uhr wach. Okay, mit Mittagsschlaf, weil ich echt todmüde war. Hab ich irgendwie richtig schlecht geschlafen, ne? Aber Scheiße. Früh, oder? Ja, aber okay, wenn es morgen eigentlich wird, ne? Dann sollten wir jetzt schnell weitermachen, damit wir alle gleich schnell ins Bett können. Ja. Gibt's denn von dir noch Fragen zu AGÖA oder zur Arbeitsweise? Bisher noch nicht. Irgendeine Idee, wie du da jetzt fortfahren willst? Also willst du dich erstmal nur im Lattenrost umschauen oder irgendwie noch woanders gucken und dann in 2 Wochen wiederkommen? Oder wie stellst du dir das vor? Also ich bin ja jetzt im Lattenrost. Da kann ich ja mich erstmal zurechtfinden, das auf jeden Fall. Ich weiß bisher noch nicht, also ich habe schon Ideen. Ich kann natürlich was machen, aber dann bräuchte ich eine Idee, was ich machen könnte. Also wenn ihr irgendwas sucht, beispielsweise. Okay. Also wir sind ein ganz nettes Team, wirklich. Wir beißen nicht. Gut, okay. Wacken manchmal, aber. Soll ich mich da etwas stecken oder mich weghalten? Oder? Na, alles gut. Du kannst hier jeden anschreiben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, immer gerne auch im Chat oder per DM oder ja, wir sind immer da. Okay. Erinnere mich nicht dran. Oh. Ja, aber dann schon mal so mehr oder weniger willkommen in der AGÖA im Lattenrost. Danke. Ja, gibt es weitere Anmerkungen oder Punkte zu Mitglieder zu oder Abgängen? Da höre ich jetzt nichts mehr. Dementsprechend gehen wir weiter in der Tagesordnung und wir kommen zu den... Na? Wann war das jetzt genau? So am 16.02., 3 Wochen danach, wäre dann der 9. März. Richtig? Und dann jeweils 3 Tage mindestens. Also vorab schon mal, alles gut, ruh dich aus, nimm dir die Zeit, ne? Es wird zwar nicht einfach ohne dich, aber wir werden diese Mammutsaufgabe irgendwie stemmen können. Deine Gesundheit geht vor, denk dran, ne? Also nimm dir die Zeit, die du da brauchst, dann, um wieder gut gesund zu werden. Du musst auch nicht im Krankenhaus bleiben, ne? Ja. Na gut, also die Daten haben wir dann ja jetzt in dem Sinne vermerkt, das heißt, wir wissen, da brauchen wir dann gegebenenfalls ein bisschen mehr Verstärkung. Von daher planen wir das ein und dann schaffen wir das schon. Gut, jetzt frage ich nochmal, gibt es Anmerkungen oder Fragen zum Punkt Mitglieder zu oder Abgänge? Aber jetzt fällt keinem mehr was ein, deshalb kommen wir jetzt zu den Teamberichten, angefangen mit den erledigten Pressemitteilungen und Blog. Und Blogbeiträgen, da hatten wir ganze 3 Stück, 3 Pressemitteilungen. Piraten kritisieren Krankenhausplan des Gesundheitsministers vom 31. Januar. Ebenfalls vom 31. Januar ist Lockerungen an Schulen. Junge Piraten kritisieren die Pläne der EU-Bundesregierung. Das war eine gemeinsame Pressemitteilung mit den UPs. Und vom 2. Februar, 2 Jahre Pandemie, Schülerinnen formulieren Forderungskatalog. Gibt es dazu Redebedarf, Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich würde das dann jetzt hier mal doch ganz gerne thematisieren. Wie gehen wir denn damit um, wenn hier jemand des Nachts Texte aus unserem Bett klaut? Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, weil ja auch wir das so etwas zeitverzögert hatten. Das ja durchaus möglich gewesen wäre, dass der Bund das vorher hätte, also rausgebracht hätte, ne? Das wäre ja dann richtig Mist gewesen. Ja, und wie gehen wir in der Zukunft damit um? Oder jetzt auch mit dem Fall, sollen wir da mal so eine freundliche E-Mail an die AGÖA schicken, der Bundespresse? Ne, die Leute können ja nichts dafür. Ich meine, ist ja klar, was da passiert ist. Und ich habe das ja auch gesehen und habe dann erstmal freundlich gefragt, ob die denn die PM von uns so weit übernehmen wollen. Die war ja Gott sei Dank übers Presseportal schon raus. die ist ja gar nicht rausgegangen im Bund. Also weder in der Fassung noch in der zweiten Fassung, die dann nur noch einen Satz identisch von uns enthielt. Nee, vielleicht einfach dann beim nächsten Mal, wenn wieder was ansteht, wenn da wieder irgendwie bei uns ein Pad auf ist oder so, dass wir dann vielleicht nochmal den Hinweis geben, dass wir das nicht so schön finden. Das klingt nach einer Lösung. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen zu den erledigten Pressemitteilungen? Das ist fein. Kann ich auch nur bestätigen. Ja, dann einmal ein Lob an die Verfasser und VerfasserInnen von diesen Beiträgen. Die sind, kann ich wie gesagt nur bestätigen, gut angekommen. Wir kommen zu den geplanten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Da steht jetzt nichts. Ist euch irgendwas bekannt, was demnächst veröffentlicht werden soll? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Thema Datenschutz. Ja. Ich wollte den auch vorschlagen, aber ich glaube, bis 8. schaffst du das nicht. Ist halt jetzt ein bisschen knapp, ne? Ich meine, das ist nächste Woche Dienstag. Ja, ich meine, Pad aufmachen und ihn ansprechen ist ja nicht verkehrt. Ach, super, danke. Super, das heißt, da gibt es auch Bewegung, das hört sich gut an. Und gibt es sonst noch Anmerkungen oder Hinweise zu den offenen, geplanten PMs und Blogbeiträgen? Ich wollte ja eigentlich eine Pressemitteilung schreiben zu unserem Programm. Also, dass wir ein Programm haben. Hatte ich wieder ein Problem mit der Webseite. Jetzt hat Nika das ja alles schön gemacht da mit diesen Kästchen. Und jetzt musste ich aber, weil ich doch noch Fehler gefunden habe, also Rechtschreibfehler, musste ich die PDF nochmal neu verlinken. Oder beziehungsweise nochmal neu abspeichern in der Mediathek. Und dieses Verlinken, da hatte ich jetzt schon wieder Angst, weil da war jetzt so ein komisches Programm drauf, mit dem Mika gearbeitet hat. Und man kann das ändern. Da stand dann aber, ja, es könnte sein, dass dann was kaputt geht. Dann habe ich es lieber gelassen. Ich habe Mika auch schon Bescheid gesagt, aber ich glaube, der ist noch nicht zugekommen. Ich guck mal eben. Ja, also ich fände es auch immer noch sinnvoll oder gut, wenn wir eine Pressemitteilung da rausgeben, weil bisher kam da so gar nichts zu, weder zu APT noch zu Wahlprogrammen noch zu irgendwas mit dieser Wahl bisher groß. Aber wäre natürlich gut, wenn da vorher das da gemacht wird. Ja, aber der Link, der ist noch nicht neu gesetzt. Also Mika ist in letzter Zeit aber auch schon wirklich in anderen Dingen noch viel eingespannt, deswegen kann es durchaus sein, dass da der nicht sofort drauf springt auf den Wagen. Ist ja auch in Ordnung, aber... Kennst du dich denn mit diesem komischen Programm aus, mit dem der da arbeitet? Mit welchem arbeitet der denn? Also ich glaube es zu wissen, aber nein, ich arbeite mit komplett anderen Programmen. Mir ist der Name auch gerade entfallen, ich müsste mich mal eben einzahlen, um zu gucken. Welche Website denn? Die NRW-Webseite. Ach so, da meinst du das, womit er das designt? Das ist WordPress. Die NRW-Seite ist WordPress. Das sehe ich. Ja. Und Mika arbeitet zusätzlich noch mit Elementor. Genau, das ist Elementor. Das. Elementor, oh, auch genutzt. Elementor ist eigentlich relativ leicht, wenn man es kapiert hat. Also Elementor würde ich tatsächlich auch noch hinbekommen irgendwie. Ist halt die Frage, was da jetzt konkret gemacht werden muss, ne? Es muss nur der Link zur PDF neu gesetzt werden. Aber wenn ich nicht mit diesem Elementor arbeiten möchte, dann sehe ich gar nichts mehr im WordPress. Schickst du mir mal den neuen Link? Also der ist in der Mediathek unter den Dateien. Ah, okay. Und auf welcher Seite? Das war auf der Landes-LTW-Testseite, oder? Nein, auf der Seite Wahlprogramm, die ja schon online ist, wo er diese Kästchen jetzt eingebaut hat. Und dann PDF zu Download, ne? Mhm, genau. Hier steht, Vaku hat gerade übernommen. Darf ich... Ja, warte, ich muss eben raus. Ja, bin raus. Gut, ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob ich es hinbekomme. Ist das denn so, dass tatsächlich was kaputt geht, wenn man jetzt diesen Elementor da wieder ausschaltet? Weil ja, tu's nicht. Scheiße. Also wenn du den Elementor als Plugin ausschaltest, wird natürlich alles, was mit diesem Plugin, mit Elementor gemacht wurde, sozusagen kaputt gemacht, weil dann die Verknüpfungen fehlen. Das hattest du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, ich habe es gesehen, wo die Landeswebseite, ich sag mal, im Wartungsmodus war, da war das Plugin auch aus und das war so ein Müllhaufen, die eine Seite dann. Aber du kannst gerne mal gucken, ob das jetzt die richtige PDF ist. Müsste nämlich jetzt eigentlich korrekt sein. Der Text ist jetzt irgendwie grau und nicht schwarz. War das vorher auch schon? Was? Wo? Der Präambeltext oben. Ach du Scheiße. nee, das war vorher nicht, oder? Also ich hab den nicht geändert. Also die Verlinkung klappt jetzt wieder. Es ist auch nicht schlimm, lass den Text grau. Hä, warte, ich hab den eigentlich nicht geändert. Ja, ich lasse ihn erstmal grau. Die Landeswebseite seit diesem einen Vorfall macht mich eh fertig. Also gehen wir einfach weiter in der Tagesordnung, reden wir nicht drüber. Also du bist auch nicht so ganz fit in diesem Programm, oder? Boah, es geht. Also wenn du mir jetzt nicht gerade sagst, gestalte hier komplett neu irgendwas, sondern einfach nur hier Verlinkungen ändern oder mach mal da minimal irgendwas, das kriege ich auch noch hin. Aber ich werde dir jetzt nicht so eine Landtagswahlseite, wie Mika es jetzt gemacht hat, aufsetzen. Ja, vielleicht sollten wir uns da mal irgendwie schulen lassen, weil das Problem ist halt, wenn wir dann was ändern wollen, dann haben wir ein Problem. Ja, wie gesagt, also das Ändern an sich kriege ich hin, nur halt das Gestalten nicht. Aber wir können Mika ja mal ansprechen, ob der uns da was beibringen will. Ja, okay, also der Link funktioniert jetzt wieder, dann würde ich mich mal die Tage drum kümmern, dass wir doch mal eine Pressemitteilung rausbringen, dass wir so ein tolles Programm haben und dann hoffen, dass keiner unter Tierschutz guckt. Erwähnet nicht, Marco. Ja, aber das Pad schickst du dann ins Lattenrost und dann können wir ja gemeinsam wie immer gucken. Genau. Vielleicht will der bei SEO dann ja mal auch zuschauen, wie wir das machen. Ja. Gut. Gibt's sonst noch Anmerkungen zu geplanten Pressemitteilungen oder nicht mal ich kann heute mehr Deutsch. Meine Güte, was habt ihr mit mir gemacht? Gibt's Fragen? Da kommt nix, wir gehen weiter. Request Tracker. Außer viel Spam ist mir nichts bekannt. Wisst ihr mehr? Nee, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Presse-Queue ist oder ob ich das in die Wahlkampf-Queue gepackt habe. Jedenfalls wollte ich dem WDR jetzt nochmal unsere drei bisherigen Kandidaten schicken für ihr Portal und dann mal gucken, was sich noch so ergibt an Direktkandidaten. Hatten wir da schon geantwortet oder bisher noch nicht? Ich hatte nur telefoniert mit denen und es ist jetzt mittlerweile eine zweite E-Mail gekommen und dann dachte ich, ich hatte damals gesagt, ja, wir haben bisher erst drei, wir würden dann noch besser warten und das war auch soweit okay. Jetzt kam aber die zweite Mail und dann kriegen die jetzt erstmal die drei und dann sind sie glücklich. Wann schickst du die? Heute oder morgen. Ja gut, weil jetzt die AVs sind ja mit Briefwahl, ne? Ja, eben, das dauert ja dann nochmal wieder drei Wochen. Na gut, dann schick's jetzt schon raus, ja. Gut. Das heißt, ansonsten ist aber im Request-Tracker nicht viel los. Dann gehen wir weiter in der Tagesordnung und kommen zu Social Media. Wie immer angefangen mit Twitter und Isan hat die Bühne. Sie tänzelt leicht. Hey, und alle, die Anzahlen, ja, im Konto. Danke für den Bericht und für deine Arbeit. Ja gut, ich habe da die Bundes-PR-Zeit mal wieder hochsegeln lassen mit ein paar Memes. Ja gut, freut mich, dass das so positiv aussieht. Danke, wie gesagt, für deine Arbeit. Gibt's Fragen zu Twitter? Ja, super. Ich bin momentan irgendwie nicht wirklich auf Twitter. Gut, aber da ich daraus jetzt keine Frage höre, gehen wir weiter und kommen zu Facebook. Da haben wir eigentlich bis auf der Reichweite auch überall grüne Zahlen. Es lief sehr gut. Auch hier bester Beitrag war von... Wobei, ja gut, das steht ja gerade im Pad falsch, aber es war der junge Piratenlockerung an Schulenbeitrag, der am besten war, der auch sehr gut ankam. Und bei Facebook gehen die Zahlen, wie gesagt, wieder nach oben. Das heißt, die Plattform läuft auch und dementsprechend nichts auszusetzen. Gibt's Fragen zu Facebook? Der Janis hatte sich doch auch, war das Facebook oder so Instagram, ne? Ja, sowohl als auch. Also er hatte sich für Instagram gemeldet, ist jetzt aber eigentlich eher im Facebook-Team, weil Elder hat ihm auf Facebook Seiten Redakteur gegeben, wodurch er auf Facebook posten kann und über das Creator Studio indirekt auch über Instagram. Das heißt, er ist jetzt in beiden Teams eigentlich. Ach, schön. Wobei er sich ja auch erst noch einarbeiten wollte und im Hintergrund macht er das auch schon. Ja, Wenn es sonst nichts gibt, kommen wir zu Instagram. Da muss ich mich, Isan, komplett anschließen. Nur grüne Zahlen, vor allem die Reichweite mit 1800% plus. Ist so sehr gut. Bei den Followern war ich mir nicht mal ganz sicher, weil Instagram das nur noch mit Prozentzahlen angibt, ungefähr plus 5. Auch ansonsten überall nur grüne Zahlen. Da war der beste Beitrag diesmal wirklich der Wir warten laut auch mit Abstand der beste. Also der hat um die 200 Gefällt-mir-Angaben, was bei 863 Followern eine wirklich bemerkenswerte Summe ist. Und von diesen Gefällt-mir-Angaben kamen, ich glaube, 80% oder 90% von Nicht-Followern. Das heißt, die Hashtags haben da wirklich ausschlaggebend auch dazu beigetragen, dass wir mal in andere Bubbles geschwemmt wurden. Das heißt, Instagram lief in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr gut. Gibt es da Fragen? Nö, hört sich doch alles super an. Machen wir jetzt nur noch so Themen, dass wir nur noch die jungen Piraten schreiben. Also ich hätte nichts dagegen. Nö, ich auch nicht. Gut, dann frage ich jetzt aber mal, ob es noch allgemein Fragen zu Social Media gibt. Das scheint nicht so. Dann frage ich jetzt einfach nochmal ganz stumpf in die Runde. Ich bin davon ausgegangen, dass wir dieses 100 € Werbebudget für die EUs nicht nutzen werden, weil wir nicht ganz, aber fast durch sind. Und ich mir so angucke, wie viel ich in der letzten Zeit für Porto ausgegeben habe, das an anderen Stellen besser nutzen können. Ja, sehe ich genauso. Also sind jetzt alle damit einverstanden, wenn wir sozusagen das Budget einfach nicht aufbrauchen und der Antrag dann verfällt. Ja, und wir müssen uns dann mal jetzt auch in der nächsten Zeit Gedanken machen über ein richtiges Wahlkampfbudget. Ja, das ist auf jeden Fall, dass wir dann, ich sag mal, ein größeres Budget in die Hand nehmen mit den Erkenntnissen von den letzten Testkampagnen sozusagen, mal eine richtige Wahlkampfkampagne für die Landtagswahl machen. Aber ich glaube, damit haben wir noch minimal Zeit, auch muss jetzt nicht unbedingt heute sein. Ich glaube, da könnten wir im Lattenrost schon mal ein bisschen vorkoordinieren und dann irgendwann mal hier darüber reden. Ist das in Ordnung? Mhm. Super. Wir müssen ja morgen früh raus, ne? Deshalb gehen wir jetzt schnell zur Webseite NRW. Da stehen zwei Dinge, die kommen von Vaku, das erkenne ich sofort. Deshalb gebe ich dir das Wort. Ja, ich hatte eine... Also nicht nur ich, sondern Daniel hatte ja eine Schulung angeboten für unsere Cloud. Und da habe ich ihn dann nochmal gebeten, doch zu schauen, dass wir haben ja in der Cloud einen Piraten-NRW-Kalender. Da steht jetzt noch nichts drin, aber der soll ja irgendwie so mit der Webseite verbunden werden. Und da hatte ich ihn dann nochmal gebeten, dass... in Angriff zu nehmen. Er muss da noch irgendein Plugin installieren, meinte aber, das sollte kein Problem sein. Und dann denke ich, wäre es auch so ein bisschen unsere Aufgabe hier in der AGÖA, diesen Kalender zu bespielen und zu befüllen. Wäre halt die Frage, was da reinkommt. Ne? Also machen wir da auch jetzt jeden Stammtisch in den Kommunen rein oder wirklich nur Landessachen? Also, gibt es da irgendeine Richtlinie? Also grundsätzlich würde ich sagen, so viel wie möglich, mit so wenig Aufwand wie möglich. Das hört sich jetzt doof an, aber wir sollten halt schauen, dass wir sämtliche Treffen, ob das jetzt Wahlkampftreffen sind, unsere AGÖA-Sitzung, also was auch immer sich hier im Mumble oder auf Big Blue Button oder sonst wo abspielt, das sollte drin sein. Wenn die Witten da irgendeine Aktion machen oder so, das sollte halt dann auch drin sein. So viele Stammtische haben wir, glaube ich, nicht. aber das, was wir mitbekommen, das sollten wir halt auch versuchen, irgendwie einzutragen. Ja, aber ich hatte jetzt so verstanden, das ist noch nicht ganz fertig und Daniel muss noch was machen, richtig? Richtig, aber den Kalender können wir ja trotzdem schon mal befüllen. Also ich wollte jetzt mal die Termine eintragen, die wir auch in diesem Wahlkampfzeitplan drin haben, zum größten Teil. Dann die AGÖA-Sitzung, die müsste da noch eingetragen werden. Es ist also momentan, glaube ich, nur fortlaufend die LAFO-Sitzung, sonst ist da gar nichts drin. Ja. Und dann wäre halt die Frage, inwieweit wir zum Beispiel Bundestermine vielleicht da auch eintragen, Isan hat da ja aber auch ein bisschen leidliche Erfahrungen mitgemacht, dass die Termine sich dann doch immer wieder ständig ändern oder so. Aber jetzt gerade, was so Pflege, Gesundheit und Pflege angeht oder Bildung, wo ja viele aus NRW beteiligt sind, ob man die nicht vielleicht einfach auch abspeichert. Ja, Isan, du hast da Erfahrung, hättest du Lust? Supi. Dann frage ich mal, gibt es noch Anmerkungen zum Kalender? Weil hier steht auch noch Kommentare, Fragezeichen. Ich erinnere mich, da war ja die Diskussion. Irgendjemand wollte nachfragen, warum die ausgeschaltet sind? Nee, du wolltest den Daniel da nochmal ansprechen. Ich? Ja. Oh. Wir waren uns ja einig, dass wir Kommentare haben wollen auf unserer Webseite. Das tut so einer Webseite ja auch immer gut. Und dass wir auch in der Lage sind, die zu pflegen, also zu schauen, was da kommentiert wurde und ob das den Richtlinien entspricht und freigeschaltet werden kann. Und du hattest aber geguckt im WordPress und hast gesagt, da ist irgendwas extra, glaube ich, so wie du dich ausdrücktest, installiert worden, damit keine Kommentare möglich sind. Und da wolltest du den Daniel nochmal fragen. Ja, es gibt ein Plugin, was extra nur dafür installiert wurde, damit eben keine Kommentare möglich sind. Und das muss on purpose installiert werden. Also irgendjemand wollte das unbedingt haben. Ja, ich finde das eigentlich sehr schade, dass die Menschen da nicht kommentieren können. Das ist ein Klick, den ich sofort machen könnte. Brauch halt nur, ich schreibe Daniel direkt gleich an und wenn der sagt, nee, kann off, das ist wie gesagt ein Klick und dann ist das weg und dann kann jeder Kommentare schreiben. Ich kann dich dann gerne auch nicht schulen, aber dir zeigen, wo das geht. Du hast kein Zugang. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ja, ist in Aussicht, wann du einen bekommst? Folge. Ja, also da kann ich jetzt leider nicht für die AG IT Technik sprechen. Es tut mir sehr leid. Wir können es natürlich gleich gerne versuchen, weil so schwer ist das eigentlich nicht. Nur ich weiß, dass das Problem beim E-Mail-Versand lag, dass dann die E-Mail an dich nie rausgeht, dass du deinen Account aktivieren sollst oder Passwort festlegen sollst. Wobei ich mittlerweile eigentlich müsste das funktionieren. Wir können es nach der Sitzung ausprobieren, wenn du willst. Und sonst, ich muss eh Daniel anschreiben, dann regeln wir das mit dem. Und verstehst du, was ich meine? Ja, ich kann dir folgen. Nee, ich sag ja, wir müssen das nach der Sitzung. Gut, also da finden wir einen langfristigen Lösungsweg, wie das dann auch weitergeht. Und kurzfristig wäre auch gut. Okay, Leute, wir wollen fertig werden, ja? Okay. Gibt es noch Fragen zur Webseite? Da kommt nichts, dann kommen wir zum Krähennest. Da steht nichts. Möchtet ihr irgendwas zum Krähennest sagen? Dann nehme ich mir mal kurz die Zeit für ein kleines Eigenlob. Also wir nehmen ja die Team PolGF-Sitzungen auf und jetzt am Dienstag war die Team PolGF nach bereits 3 Minuten, nachdem die Sitzung geschlossen wurde, im Krähennest öffentlich verfügbar. Ne? Ich betone nochmal, nach 3 Minuten war sie im Krähennest. Jetzt gib doch nicht so an. Das musste sein. Wie viele Minuten? 3 Minuten? Ja, ich sag ja, 3 Minuten. Nur 2 Minuten. Jetzt übertreiben wir nicht. Also so einfach ist das jetzt auch nicht, ne? Es kommt vor allem auf die Internetgeschwindigkeit an, wie schnell das uploadet. Gut, aber da es von eurer Seite auch sonst keine Fragen zum Krähennest gibt, kommen wir zum Videoteam, da steht auch nichts. Gibt es von eurer Seite was? Nein, weiter. Ja. Gut, Veranstaltungen und Terminaktionen, da hatten wir ja gerade schon über den Safer Internet Day gesprochen und auch schon geklärt, dass Isan Orange Bay anfragt. Ansonsten ist mir nur unsere Aufstellungsversammlungsreihe jetzt am Wochenende und Dienstag bekannt, wobei das jetzt AGÖA-technisch nicht wirklich wichtig ist. Gibt es noch irgendwelche Termine, die in eurer Ansicht nach wichtig sind für uns? Nö, okay. Organisatorisches, steht nix. Habt ihr was Organisatorisches? Nein. Sonstiges, nein. Sonstiges? Nein, Werkzeuge und Links, das interessiert uns nicht. Neu zur Bundestagswahl haben wir hier drin. Das ist gut. Sei nichts. Der nächste Termin ist am 18. Februar 2022 um 21 Uhr, wie immer hier im NRW-Mumble. Ich frage nochmal abschließend, gibt es Fragen, Anmerkungen oder irgendwas? Das nehme ich als Nein und damit schließe ich die Sitzung um 21.47 Uhr. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.